Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Zahl der Wildunfälle gestiegen, Fahrradwegekonzept beschlossen und Langdamm wieder auf Erfolgskurs. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Am Rathaus in Hoya ist eine E-Tankstelle geplant. Das gab Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer in der jüngsten Bauausschusssitzung der Samtgemeinde bekannt. Den Vorschlag von Samtgemeinderat Frank Lange, sich dem Thema E-Mobilität mehr zu widmen, begrüßte er. Der Nienburger Stadtrat hat in seiner gestrigen Sitzung das neue Fahrradkonzept beschlossen. Im Fahrradkonzept sind zentrale Routen zwischen den Ortsteilen und dem Stadtkern enthalten. Zudem sind anstehende Baumaßnahmen nach Prioritätsstufen geordnet. Bei allen Parteien und Ratsmitgliedern stieß das neue Konzept auf Zustimmung. So auch beim stellvertretenden Bürgermeister Rolf Warnecke. Sehr richtige Entscheidung, auch wichtig, denn das Radwegekonzept ist Voraussetzung für eine vernünftige Anbindung der Schulwege, der Schulen in der Stadt, aber auch der Ortsteile an die Innenstadt. Die Zahl der Wildunfälle im Landkreis Nienburg stieg im vergangenen Jahr wieder an. Das gab nun die Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg bekannt. Insbesondere ist die Bundesstraße 214 zwischen Erichshagen und Steimke betroffen. Dort stieg die Anzahl im Vergleich zum vorherigen Jahr um rund 20%. Um erneut auf die Gefahr eines Wildunfalls hinzuweisen, werden weiterhin drei Beine entlang des Streckenabschnittes postiert. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Dartclub Langendamm fährt endlich wieder einen Sieg ein. Nach drei teilweise unglücklichen Niederlagen in Folge errang das Team einen knappen 7:5-Sieg gegen die Falling Bostel Flyers. Ausgeglichen nach den Einzeln siegten die Langendammer in drei der vier abschließenden Doppel. In der Tabelle bleibt der DCL-Tabellenzweiter mit 2 Punkten hinter Classic Darts Wunsdorf. Weiter geht es am Wochenende auswärts in Munster. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.